Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen. Oh, may all of us live by the truth. Mögen wir alle aus der Wahrheit leben. That the longer we walk with him, the more passionate our love for him will be, even though we've never seen him. Dass unsere Liebe zu ihm umso leidenschaftlicher wird, je länger wir mit ihm wandeln, auch wenn wir ihn nie gesehen haben. And that can only come through actively, continuously choosing to trust him. Das kann nur dadurch geschehen, indem wir uns aktiv und beständig dafür entscheiden, ihm zu vertrauen. Do you know, when I teach about faith, wenn ich über das Thema Glauben lehre, I don't think I've ever done an extensive teaching on faith without mentioning that truth. Ich denke nicht, dass ich jemals eine ausführlichere Lehre über den Glauben gemacht habe, ohne diese Wahrheit zu erwähnen. Shall live by faith. Der Gerechte wird aus Glauben leben. You know, this is quoted by the Old Testament prophet and it's repeated several times in the New Testament. Das wird vom alttestamentlichen Propheten zitiert und kommt auch im Neuen Testament mehrmals vor. And it's really, for me, I think it's a very sad thing if Christians get saved by faith and then the rest of their life they don't live by faith. Für mich ist es wirklich sehr traurig, wenn Christen durch den Glauben gerettet werden und dann den Rest ihres Lebens nicht aus dem Glauben leben. You know, and I don't mean the rest of their life they don't live by saving faith. I don't mean that. Damit meine ich nicht, dass sie den Rest ihres Lebens nicht aus dem rettenden Glauben leben. Das meine ich nicht. Because they still believe that, yes, Jesus forgave my sin. Yes, one day I go to heaven. Denn sie glauben immer noch daran. Ja, Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Ja, eines Tages komme ich in den Himmel. I mean by the active faith that walks through the fire singing and rejoicing. Ich meine damit den aktiven Glauben, der singend und jubelnd durch das Feuer geht. This is what the world needs to see. Das muss die Welt sehen. The world needs to see people whose faith is stronger and stronger and stronger the more they pass through difficulties. Die Welt muss Menschen sehen, deren Glaube immer stärker und stärker wird, je mehr sie durch Schwierigkeiten hindurchgehen. Look at verse 9. Schau mal Vers 9 an. For you are reaping the harvest of your faith. Denn ihr bringt die Ernte eures Glaubens ein. The full salvation promised you your soul's victory. Denn ihr bringt die Ernte eures Glaubens ein, die völlige Errettung, die euch verheißen wurde, den Sieg eurer Seele. Now I totally understand that what Peter's talking about here is eternity and being with Jesus forever. Ich verstehe sehr wohl, dass Petrus hier von der Ewigkeit spricht und davon, für immer bei Jesus zu sein. I totally understand that. That's the context. That's what he's talking about. Das verstehe ich absolut. Das ist der Kontext. Das ist das, wovon er spricht. But I want you to also understand something that's very, very important. Aber ich möchte, dass du auch etwas äußerst Wichtiges verstehst. That there are many, many biblical truths that have more than just one application. Es gibt unzählige biblische Wahrheiten, die mehr als nur eine Anwendung haben. Why? Warum? Because many times, although there is a direct and immediate application, there is a wider lesson to learn. Weil es zwar oft eine direkte und unmittelbare Anwendung gibt, aber auch eine weitergehende Lektion zu lernen ist. And here we have the same thing. Das ist auch hier der Fall. There is a final harvest of our faith, which will be the full salvation. Es gibt eine endgültige Ernte unseres Glaubens, die völlige Errettung sein wird. You know, the truth is that none of us is saved yet. We are all being saved. Die Wahrheit ist, dass keiner von uns jetzt gerettet ist, aber wir alle gerettet werden. You know, we think that we are already saved, but really we are not. Wir denken, dass wir bereits gerettet sind, aber in Wirklichkeit sind wir es nicht. What does it mean? Was bedeutet das? You still live in your body. Du lebst noch in deinem Leib. The full salvation will only be manifest when we have a glorified body and are with Jesus forever. Die völlige Errettung wird erst sichtbar, wenn wir einen verherrlichten Leib haben und für immer bei Jesus sind. So the saints that now have already gone to heaven, they have reached the full salvation. You and I have not. Die Heiligen, die jetzt schon im Himmel sind, haben also die völlige Errettung erreicht. Du und ich noch nicht. That's the harvest of our faith. Das ist die Ernte unseres Glaubens. But there is a principle here that is so important. Doch es gibt hier ein Prinzip, das sehr wichtig ist. And that is, your faith will always bring you a harvest down here on earth too. Und zwar, dass dein Glaube dir auch hier auf der Erde immer eine Ernte einbringen wird. Do you know, it is something that I find really hard to understand and accept. Da ist etwas, das ich wirklich schwer verstehen und akzeptieren kann. And it's the simple truth that Christians over and over and over again want to reap a harvest but don't want to sow the seed. Es ist die einfache Wahrheit, dass Christen immer und immer wieder eine Ernte einfahren, aber keinen Samen sehen wollen. They look at my life. Sie schauen auf mein Leben. And some of them have envy, others are glad, others have all sorts of questions. Einige von ihnen sind neidisch, andere freuen sich, wieder andere haben alle möglichen Fragen. You know, and some of them think that, well, God just blessed me more than them. Manche von ihnen denken, dass Gott mich einfach mehr gesegnet hat als sie. The truth is, Jesus did not bless anybody more than the others. Through the new covenant, everybody is equally blessed. Die Wahrheit ist, dass Jesus durch den neuen Bund niemanden mehr gesegnet hat als andere. Alle sind gleich gesegnet. But everything in life is about sowing and reaping. Bei allem im Leben geht es darum, zu säen und zu ernten. And your faith is a seed. Dein Glaube ist die Saat. So you will reap the harvest of your faith here on earth and then in eternity. Du wirst die Ernte deines Glaubens hier auf der Erde und dann in der Ewigkeit einbringen. How can you live a life that's not an active life of true aggressive faith? Wie kannst du ein Leben führen, das kein aktives Leben des wahren, aggressiven Glaubens ist? And expect a harvest. Und eine Ernte erwarten. Friends, it doesn't work. Freund, das funktioniert nicht. So if I could only see my life of faith as a seed. Wenn du wirklich dein Glaubensleben als Samen sehen könntest, I would actually get excited in difficult times. Würdest du dich in schwierigen Zeiten freuen? Because in difficult times, as I make a choice to continue walk through believing. Denn wenn du in schwierigen Zeiten die Entscheidung triffst, den Weg im Glauben weiterzugehen, I'm actually planting a seed. Dann säst du tatsächlich einen Samen. And then there will always be a harvest. Dann gibt es immer eine Ernte. So my friend. Mein Freund. Live a life of doubt, you're also planting a seed. Wenn du ein Leben des Zweifels lebst, säst du auch einen Samen. But it's going to be harvested, it's not as pretty. Aber die Ernte wird nicht so gut ausfallen. Learn to live a life of faith, trusting Jesus in difficult times, you'll have a great harvest. Lerne ein Leben des Glaubens zu leben und Jesus in schwierigen Zeiten zu vertrauen, dann wirst du eine große Ernte haben. So keep sowing, keep sowing, keep sowing in difficult times. Also sähe weiter, sähe weiter, sähe weiter in schwierigen Zeiten. Say, God, I believe. Sag, Gott, ich glaube. It is finished. Es ist vollbracht. I am blessed. Ich bin gesegnet. I'm victorious. Ich bin siegreich. I'm planting that seed of faith. Ich sähe die Saat des Glaubens. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.